50 Milliarden Hühner. So wurden Wildschafe zu Nutztieren. Wilde Tiere mögen eigentlich nicht unter fremdem Kommando stehen. Aber da die Menschen immer nur die bravsten Exemplare behielten, deren gemeinsamer Nachwuchs noch braver war, konnte nach nur wenigen Generationen ein einziger Junge eine große Schafherde hüten. Ganz alleine. Auf ähnliche Weise sicherten sich die Menschen die Herrschaft über Ziegen, Kühe, Schweine, Pferde, Esel, Hühner, Enten und noch ein paar andere Tierarten. Etwas Vergleichbares hatte die Welt noch nicht gesehen. Nie zuvor war es einer Tierart gelungen, die Herrschaft über eine andere zu erlangen. Haie kommandieren kleine Fische nicht herum, Löwen halten sich keine Büffelherden und Adler sperren Spatzen nicht in Käfige. Indem die Menschen wilde Tiere in Nutztiere verwandelten, gewannen sie an Macht. Schafe, Kühe und Hühner versorgten sie mit Fleisch, Milch, Eiern, Wolle, Leder und Federn. Bullen, Esel und Pferde lieferten geballte Muskelkraft. Anstatt andauernd zu Fuß zu gehen, ritten die Menschen jetzt lieber auf Eseln. Sie zwangen Pferde dazu, schwere Karren zu ziehen. Und anstatt die Felder selbst umzugraben, spannten sie einen kräftigen Bullen vor einen Pflug. Denn der Bulle schaffte an einem Tag mehr als 20 Leute in einer Woche. Weil die Tiere so wichtig für sie waren, steckten die Menschen viel Arbeit in ihre Pflege, ihren Schutz und die Zucht. Und so wurden die landwirtschaftlichen Nutztiere zu den am weitesten verbreiteten Tieren der Welt. Heute leben ungefähr 1,5 Milliarden Kühe auf der Erde, aber weniger als eine halbe Million wilde Zebras. Auf ein Zebra kommen also 3000 Kühe. Jahr für Jahr schlüpfen in unseren Ställen mehr als 50 Milliarden Hühner. Dagegen leben nicht einmal 1 Million Störche auf der Welt. Das macht ungefähr 50.000 Hühner pro Storch. In vielen Regionen der Erde kann man alle dort lebenden Vögel zusammenzählen und kommt trotzdem bei weitem nicht an die Zahl der Hühner heran.